Das war Katie Tunstall mit dem Titel Black Horse and the Cherry Tree hier im Kompressor. Mit dem Handy gefilmte Szenen haben in den USA mehrfach tödliche Polizeigewalt ans Licht gebracht. Jetzt gibt es sogar eine App namens Mobile Justice, die das Video dann sofort an die NGO Amerikanische Bürgerrechtsunion sendet, noch bevor die Polizei etwa das Gerät beschlagnahmt. Das Filmen soll mehr Sicherheit bringen, mehr Kontrolle. Allerdings wird mittlerweile ja überall mitgeschnitten, auch ganz ohne Polizei. Im Straßenverkehr, in der U-Bahn, im Schwimmbad, überall, wo sich möglicherweise Konflikte anbahnen könnten. Und das schafft wiederum neue Probleme. Der Blogger Padelun vom Verein Digital Courage befasst sich mit dieser Entwicklung. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ist Handyfilmen die neue zivile Waffe unserer Zeit? Naja, als Waffe möchte ich nicht bezeichnen, aber es ist schon gut, das Wort Waffe im Kopf zu haben, wenn ich filme, weil es wirkt durchaus wie eine Waffe und kann Aggression immens beflügeln. Inwiefern? Wie funktioniert das? Naja, Sie können es ausprobieren. Halten Sie einfach mal ein Handy auf wildfremde Leute und begleiten Sie ein Stück. Die werden dann schon aufmerksam sagen, was soll das? Lassen Sie das sein. Das wird auf jeden Fall kommen. Ist das heute ein bisschen anders als früher, weil ich mich erinnere, dass ich noch vor 10 Jahren oder so eigentlich nichts gegen Kameras einzuwenden hatte? Also diese allgegenwärtige Filmerei mit dem Handy? Ja, die allgegenwärtige Filmerei, das haben Sie mir schon schön in den Mund gelegt, ist natürlich das eigentliche Problem. Das heißt, ich kann auch nicht mal erkennen, filmt jetzt jemand oder guckt nur jemand gerade seine Tweets an. Ich selber empfehle dann immer, die Kamera abzukleben oder mit so einem kleinen Wischer, der adhesiv haftet, klarzumachen, ich filme dich jetzt nicht, ich nehme dich nicht auf. Ich spreche tatsächlich auch Leute in der S-Bahn an und sage, entschuldigen Sie, es ist mir unangenehm, Ihre Kamera ist genau auf mich gerichtet, halten Sie sie anders, also... Ja, halten Sie Ihr Handy anders, sodass die Kamera mich nicht dabei erfasst. Und die meisten haben da sogar Verständnis für. Aber es ist auch interessant, dass trotzdem da wenig Lerneffekt einzutreten scheint. Denn vielleicht liegt dem ja auch zugrunde, dass man glaubt, wenn man filmt, dass man dann doch irgendwie mehr Kontrolle hat. Zum Beispiel vielleicht einen Streit auch verhindern könnte, der sich anbahnt. Naja, im persönlichen Bereich würde ich sehr davon abraten, irgendwas zu filmen oder aufzuzeichnen, Tonaufzeichnungen, was die Kameras ja auch machen. Wenn sie verdeckt sind, sind sogar strafrechtlich verboten, also dabei sollte man sich nicht erwischen lassen. Bei Filmen ist es ein bisschen schwieriger, da greift das Kunsturheberrecht. Ich würde das nicht tun, weil einen Streit schlichtet man entweder dadurch, dass man ihn intellektuell mit klaren Argumenten beilegt oder dem Streit eben aus dem Weg geht. Dann geht man einfach weg. Im Zweifelsfall denkt der andere, er hätte gewonnen. Aber das Weggehen ist mutiger, als zu denken, man sei ein Feigling, wenn man weggeht. Streitigkeiten auf den Weg zu gehen, ist gut. Es gibt natürlich einen Unterschied zu Sachen, Sie hatten es eben erwähnt, in Amerika und nicht nur dort, werden oft Polizeiübergriffe mit Kameras dokumentiert. Dazu muss man sagen, ein Polizeibeamter in den USA hat weitaus mehr Macht und nutzt die auch sehr viel mehr, als wir es in Deutschland haben. Aber auch hier hatten wir schon Polizeiübergriffe, zum Beispiel bei einer meiner Demonstrationen, Freiheit statt Angst, wo mittels gut hochauflösender Kameras ein Übergriff von 2 Polizeibeamten dokumentiert wurde und dann auch geahndet wurde und letztendlich auch zu einer starken Diskussion geführt hat, dass Polizeibeamte ein Namensschild oder zumindest eine Nummer bei Einsätzen tragen sollen. Würden Sie so weit gehen, dass die Polizei sich ganz normal bei der Arbeit filmen lassen müsste? Nein, in dem Moment, wo es zu Konflikten kommt, gibt es sogar die Rechtsprechung, die sagt, da ist es auch zugelassen, dass Leute das filmen, um dann gegebenenfalls eine Beweiskraft zu haben. Wir müssen aber auch ganz klar im Kopf haben, die Polizei ist mit besonderer Macht ausgestattet. Das heißt, wir alle in der Bevölkerung, wir gehen uns nicht selber gegenseitig an die Gurgel, weil jemand was Böses getan hat, sondern wir überlassen die Rechtsprechung und Auseinandersetzung der Polizei, die geübt ist. Zumindest gehe ich davon aus, die eskalieren kann, eingreifen kann, Dinge dokumentieren kann, aber eben manchmal auch, und das ist sehr schade, auch übergriffig werden kann. Hier haben wir es also mit einer besonderen Macht zu tun. Da auch mal mit einem Handy dabei zu sein, kann dann durchaus Polizeibeamte auch zum Denken bringen. So ist das nun mal leider. Aber auch da sollte ich mich vor allen Dingen defensiv und freundlich verhalten und nicht sagen, hier, ich habe ein Handy, ich zeige sie gleich an oder so. Sondern oft reicht dann auch die freundliche Ansprache oder einfach mal nach dem Einsatzleiter fragen und mit dem dann sprechen, wenn man denkt, hier, was gerade passiert, ist gar nicht okay. Da kann aber durchaus das Handy auch helfen gegenüber dieser mit Machtfülle ausgestatteten Personen. Das sagt der Blogger Padelun vom Verein Digital Courage zu unserer Frage des Tages. Ist Filmen die neue zivile Waffe? Herzlichen Dank. Und hier ist Two Horse Town von den Stereo MCs.